Um 2 Uhr morgens wird er vom Handy geweckt. Es ist Gibson. Na, gibt's gute Nachrichten, George? Leider nicht. Gibson klingt erschöpft. Der Pickup ist clean. Und ich fahre jetzt ins Hotel, solange ich die Augen noch offen halten kann. Gilbert setzt sich kerzengerade auf. Nichts? Willst du mich veräppeln? Oh, nach Mitternacht veräpple ich niemanden mehr. Habt ihr den Wagen auf die Hebebühne gestellt und das Fahrgestell und den Unterboden untersucht? Da will das Ei wohl wieder klüger als die Henne sein. Gibson hört sich an, als würde er gleich die Geduld verlieren, Gilbert sollte es gut sein lassen, doch das schafft er nicht. Er hat ihn gewaschen, oder? Der Dreckskerl hat ihn gewaschen und innen wahrscheinlich professionell reinigen lassen. In letzter Zeit eindeutig nicht. An der Karosserie klebt noch anständig Staub von seiner Fahrt nach Gunnell, und weder in der Kabine noch auf der Ladefläche finden sich irgendwelche Spuren von Bleichmittel. Gilbert hat mehr erwartet, er hat irgendetwas erwartet, auf jeden Fall. Gibson sagt, Fingerabdrücke oder Haare zu finden, vielleicht sogar ein Kleidungsstück von ihr, das wäre ideal gewesen, das Gelbe vom Ei, aber dass dem nicht so ist, heißt nicht, dass er sie nicht im Wagen hatte. Entweder hat er die Kabine absolut perfekt gereinigt oder sie war doch nicht drin. Gilbert brütet Kopfschmerzen aus, weshalb es wahrscheinlich ausgeschlossen ist, wieder einzuschlafen. Eventuell hat er ein anderes Fahrzeug benutzt, um sie zu transportieren. In seinem Trailerpark hat er eine Freundin. Er könnte deren Wagen genommen haben. Wenn er kein Geständnis ablegt, müssen wir vielleicht... Es gibt eine dritte Möglichkeit, sagt Gibson. Und welche? Blufft Gilbert. Er könnte unschuldig sein. Gilbert ist so verblüfft, dass er einige Sekunden lang schweigt. Dann lacht er auf. Als Gilbert am Vormittag an der Polizeistation von Manitou eintrifft, frisches Paar Schlabberjeans, frisches Hemd, selbes schwarzes Sakko als Glücksbringer, erwartet Ella Davis ihn bereits auf der Treppe zum Eingang. Sie lässt ihre Zigarette fallen und tritt auf den Stummel. Ella überlegt kurz, ob sie ihm sagen soll, wie müde er aussieht, fragt ihn dann aber stattdessen, ob es etwas Neues über Coughlins Pickup zu erfahren gibt. »Der ist clean«, sagt Gilbert und stellt seine Aktentasche zwischen seine festen schwarzen Schuhe. »Was bedeutet, dass wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns haben?« »Es könnte auch bedeuten, dass Yvonne Wicker nicht sein erstes Opfer war. Hast du daran schon mal gedacht?« »Natürlich hat er das. Ihr erstes Verbrechen vermasseln Serientäter zwar oft, aber wenn sie nicht erwischt werden, lernen sie aus ihren Fehlern. Er könnte Davis erzählen, dass man am Pickup keine Reste von Bleichmittel gefunden hat, was bedeutet, dass Coughlin nichts derartiges benutzt hat, um Blut, andere Flüssigkeiten oder DNA-Spuren zu beseitigen, aber das kommt ihm gar nicht in den Sinn, weil es keine Bedeutung hat.« Coughlin hat die Frau umgebracht. Die Story mit dem Traum ist entweder der unausgegorene Versuch, eine Show abzuziehen. Davis hat das Beispiel des Brandstifters angeführt, der auftaucht, um den Brand zu bekämpfen, den er gelegt hat. Oder sie dient zur Vorbereitung auf ein Geständnis, weil ihm die Schuldgefühle allmählich über den Kopf wachsen. Gilbert hält Letzteres für wahrscheinlicher und ist gern bereit, Coughlin dabei zu unterstützen. »Also fassen wir zusammen«, sagt Gilbert. »Am 31. Mai hat Miss Yvonne in Arkansas City in einem obdachlosen Asyl geschlafen, bezeugt durch ihre Unterschrift im dortigen Übernachtungsbuch. Tags darauf hat sie sich Kaffee und einen Hamburger gekauft, und zwar bei einer Gas-and-Go-Tankstelle nahe der Kreuzung der Interstate 35 und der... na, hilf mir mal auf die Sprünge.«